herzlich willkommen bei dem ersten Podcast des Projekts JapNow der Japanologie Uni Tübingen. Ich bin Nathalie und zusammen mit Johanne und Yannick leiten wir euch heute durchs Programm. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt erstmal vor. Yannick, möchtest du anfangen? Sehr gern. Also wie gesagt, ich bin Yannick, ich bin 20 Jahre, ich studiere Japanologie und Geschichtswissenschaften im zweiten Semester und freue mich schon sehr auf das Ergebnis des Podcasts. Ich bin Johanne, ich bin 22 Jahre alt, studiere Japanologie und empirische Kulturwissenschaften im zweiten Semester und ja, ich schließe mich Yannick an. Ja, und wie gesagt, ich bin Nathalie, ich bin auch 20 Jahre alt wie Yannick und ich studiere Soziologie im Nebenfach und Japanologie auch im Hauptfach, auch im zweiten Semester und ich freue mich auf das Projekt und auf das, was noch folgen wird. Ja. Also es ist auch vertreten auf sozialen Netzwerken wie Twitter, Tumblr, Facebook, demnächst auch YouTube. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Zeit und Lust habt. Genau, und für all diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, worum es hier geht, wir sind ein Projekt, was jetzt ein Jahr lang laufen wird, geleitet von Herrn Vandal, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und mit dem Projekt wollen wir Japan-bezogene Themen besprechen und informieren, vor allen Dingen in erster Linie nicht nur uns als Japanologen, sondern auch Interessenten, die vielleicht bald vorhaben, Japanologie zu studieren. Ja. Dann fangen wir doch jetzt gleich mal einfach an mit dem Interview mit Herrn Vandal. Genau. Ja, Herr Vandal ist als unser Projektleiter eingesetzt und er hat Japanologie und VWL sowie Religionswissenschaften in Tübingen und Trier studiert und ist seit 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Institut in Tübingen beschäftigt. Ja, ich werde dann jetzt einfach mal anfangen mit dem Interview und frage so, was uns allen auf dem Herzen liegt. Ja, Herr Vandal, könnten Sie vielleicht in ein oder zwei Sätzen Ihre Ideen und Ziele für das Projekt vorstellen? Das sind zwei Fragen auf einmal. Die Idee ist grundsätzlich mal die, dass Studierende die Möglichkeit haben, tatsächlich so ein bisschen an der Realität zu arbeiten, praxisorientiert zu arbeiten, dass es auch wie ein richtiges Projekt ablaufen soll. Deswegen auch im Rahmen projektbezogenes Arbeiten, ist ja einfach eine Unterrichtsform. Es ist jetzt kein reines Projekt und die Hauptidee ist wirklich die Strukturen von Projektmanagement und mit allen Punkten, die dazugehören, sei es Kommunikationsstrukturen, mit allen Problemen, die dazugehören, einfach mal kennenzulernen und das Ganze praxisnah umzusetzen. Die Idee ist geboren daraus, weil es mir persönlich einfach auch wichtig ist, dass die Leute ihre eigenen Ideen auch mal versuchen umsetzen zu können. Es gibt genug Themen, die man einfach auch mit Projekten aufarbeiten kann und ich finde, die Studierenden haben so viel Energie und so viel Potenzial, dass man das einfach auch nutzen sollte. Was denken Sie selbst, wie sehen Ihre Aufgaben als Projektleiter aus? Es ist nicht eine Aufgabe, es sind schon mehrere Aufgaben, auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht so erkennt. Also eine der Hauptaufgaben ist, wie in jedem Projekt als Projektleiter, die ganzen Fäden im Hintergrund zusammenzuhalten, zu versuchen, das Ganze zu koordinieren, immer ansprechbar zu sein, auch die Leute in die richtige Richtung zu lenken, das Projekt als Komplettes logischerweise im Auge zu behalten und zu versuchen, dass die Richtung als solche auch beibehalten wird und dass eben auch Abschluss des Projekts gewährleistet wird. Und zu guter Letzt, haben Sie selbst schon mal so ein Projekt geleitet oder haben Sie Erfahrung mit so einer Art von Projekt? Also mit Projekten allgemein habe ich Erfahrung. Ich habe auch extern schon im Projektmanagement-Bereich gearbeitet. Uni-intern habe ich auch in Projekten gearbeitet und was die Studierenden anbelangt, da haben wir letztes Semester das erste Mal auch so projektbezogenes Arbeiten mal durchgeführt. Wir haben dabei einen Reiseführer für japanische Studierende, die hier nach Tübingen kommen, erstellt. Das Ergebnis ist zwar noch nicht offiziell ersichtlich, wird aber demnächst eben auch publiziert werden, auf die eine oder andere Weise. Da sind wir noch dran, müssen wir einfach sehen, wie wir das umgesetzt kriegen. Das heißt, das Projekt läuft sogar noch weiter, obwohl der Unterricht schon lang vorbei ist. Und ja, ich denke, Das ist mal eine gute Grundvoraussetzung. Auch aus dem Projekt habe ich wieder was gelernt und werde es versuchen, hier in dem wieder mit einfließen zu lassen. Ja, dann danken wir Herr van Dijk für seine Zeit. Ja, genau. Das war sehr aufschlussreich für jeden von uns. Ja, aber wir haben uns auch mal gefragt, was andere Leute denn über Japanologie denken. Also Leute, die nichts mit Japan oder Japanisch zu tun haben. Und haben uns dann ein paar sehr interessante Meinungen angehört. Soll ich einfach mal anfangen mit meinen Ergebnissen? Mach das. Also ich habe im Brechbau recherchiert, den kennen ja die meisten. Und dann habe ich einfach mal ein paar unschuldige Passanten interviewt. Und meine erste Frage war, wie stellt ihr euch Japanologen vor? Die Antwort fand ich jetzt persönlich ziemlich erstaunend. Es kam dann, eigentlich stelle ich mir die ganz normal vor, etwas wie Streber. Eine zweite sagte dann, die daneben stand, auch ganz normal. Persönlich weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Bildet euch am besten einfach selbst ein Bild von der Sache. Meine zweite Frage war, wie stellt ihr euch Japanologie vor? Die kurze und bündige Antwort von beiden war einfach schwer. Können wir bestätigen bis jetzt. Ja, ach ja. Meine dritte Frage war dann, wie sieht euer Japan-Bild aus? Gerade jetzt interessant, weil wir uns noch am Anfang unseres Podcasts befinden. Die Antwort fiel dann auch gemischt aus, und zwar ungefähr folgendermaßen. Ich rezitiere, so eine Mischung aus voll modern, so Hightech und so High-Technology eben und aus modern und altmodisch, halt anders und ganz anders halt. Zitat Ende. Ja, mache ich einfach mal weiter, ich möchte das jetzt so stehen lassen. Dann kommen wir zu den, ich habe gefragt, wie sieht, um welche Japan-Klischees die ihr kennt oder was euch da so als erstes in den Kopf kommt. Dann kam dann, ja, die sind alle klein und dünn, immer Touristen und immer mit Fotos und Fotoapparaten unterwegs. Und jedes Mal, wenn sie Urlaub machen, machen sie das immer nur mit einer Kamera. Außerdem essen sie den lieben langen Tag nur rohen Fisch, anders bekannt als Sushi, und sind generell zurückhaltend, etwas verschlossen, gefühlsarm und vor allem Walfänger. So, das war jetzt das Interview, das ich geführt habe im Brechtbau bei den Neufilologen. Ja, ich habe dann mal im Kupferbau nachgefragt während einer Soziologievorlesung und dann kam als Ergebnis raus, dass die meisten denken, dass Japanologen sehr ehrgeizig sind und sehr interessante Menschen zu sein scheinen und es wahrscheinlich Menschen sind, die sich auch mal hinsetzen können und konsequent lernen können. Und eine, die ich befragt habe, kannte sogar das Institut und fand es sehr schön, dass es in so einem kleinen Häuschen drin ist. Mit den Kirschbäumen. Genau, mit den Kirschbäumen und dem Steingarten. Aha, aha. Interessant, ja. Ich habe auch bei schon etwas älteren Leuten noch nachgefragt, die überhaupt wirklich gar nichts mit Japanologie zu tun haben. Und bei der Frage, was ist Japanologie, kam dann ganz allgemein Kunde und Wissen über das japanische Volk, Lehre des Japanischen, Japanisch sprechen lernen. Was machen Japanologen? Sie erforschen, lehren, grundsätzlich eher alles so in die sprachliche Richtung ging das bei denen, wenn sie darüber nachgedacht haben. Wie sehen Japanologen aus? Also vielleicht, wenn es da irgendwelche Klischees gab, dann sind die bei denen nicht so angekommen. Die Antwort waren nämlich normale Menschen, so wie du und ich. Was essen sie? Also es war eher nicht so klischeebehaftet, wie bei Yannick vielleicht, bei den Neufilologen. Auf die Frage, was für späte Berufe man erwerben kann, war auch ganz interessant. Übersetzer, Dolmetscher, Wirtschaft, Tourismus, politischer Außendienst, Mitarbeiter, Industrie, Forschung oder Lehre. Da ist eigentlich so ziemlich alles, naja, oder vieles ausgeschöpft worden, was man sich auch selbst so da, darunter vorstellt. Ist für jeden was dabei. Ja, genau. Ja, wir haben da ja dann jetzt ziemlich verschiedene Meinungen gehört, auch aus verschiedenen Zielgruppen. Zielgruppen, genau. Ja. So, jetzt bekommen wir von uns mal kurz einen kleinen Überblick über die Geschichte der Japanologie. Und zwar liest er jetzt einfach mal einen Auszug vor. Der Standort blickt auf eine über 50-jährige Geschichte zurück. Zwischen 1943 und 1945 hielt Otto Kurz Vorträge über Japan. Ab 1952 wurde von Christoph Kemp und Keiichi Matsunobu Veranstaltungen über Grundlegendes der japanischen Sprache und Literatur angeboten. Diese waren innerhalb der Abteilung für orientalische Literatur etabliert und wurde ab dem Sommersemester 1960 permanent angeboten. Die Gestalt des Zentrums änderte sich mehrmals, bis die Japan-Abteilung sich schließlich im Herbst 1985 von der Abteilung für ostasiatische Literatur abgespaltet hat. Die Japanologie in Tübingen hat auch ziemlich viele Mitarbeiter. Unter anderem ist es auch die größte Japanologie in Deutschland mit drei Professuren, namentlich darunter zu nennen Professor Dr. Klaus Antoni, Professor Dr. Victoria Eschbach-Zabo und Professor Dr. Robert Torres. Eine akademische Oberrätin, Dr. Eva-Maria Meyer, sowie neun wissenschaftliche Mitarbeiter, darunter unser Projektleiter Herr Vandal und zwei Lektoren, die Frau Akemi Hamada und Dr. Yoko Koyama-Siebert, wobei da hervorzuheben ist, dass sie als Muttersprachler unseren Unterricht super gut leiten können und wie eine fundierte Ausbildung. Richtig. Dadurch, dass wir zwei Muttersprachlerinnen als Lektoren haben, ist es uns möglich, aus erster Hand die japanische Sprache zu erlernen und zu viele zu verinnerlichen. Das Besondere an unserem Studiengang Japanologie ist erstmal, dass er zulassungsbeschränkt ist und dass es circa ein Drittel der Bewerber, also bis zu 30 Personen, es nur schaffen, in den Studiengang reinzukommen. Was aber das Allerbeste an der Japanologie Tübingen ist, ist das Tübinger Zentrum für japanische Sprache in Kyoto an der Doshisha-Universität. Zu der Geschichte des Zentrums kann man sagen, dass es ab dem 1. September 1993 als erste deutsche und europäische universitäre Zweigstelle in Japan gegründet worden ist. Büros, Bibliothek und Unterrichtsräume des Zentrums befinden sich auf dem mitten im Zentrum Kyotos, direkt neben dem alten Kaiserpalast gelegenen Campus der Doshisha-Universität. Der im BA-Studium Japanologie Hauptfach integrierte Aufenthalt am Tübinger Zentrum, zurzeit ist es nur ein Semester, aber später wird es auf zwei Semester verlängert, ermöglicht es den Studierenden frühzeitig und ohne Verlängerung der Regelstudienzeit vor Ort Sprache und Kultur Japans zu erlernen und zu erleben, was natürlich eine unglaubliche Bereicherung ist. Und seit der Gründung des Zentrums haben fast 600 Studierende einen Teil ihres Studiums in Kyoto absolviert. Zurzeit geht man im vierten Semester und bleibt dann je nachdem entweder ein Semester oder dann zwei. Bei Gastfamilien. Genau. Das ist ganz wichtig. Ja, wir gehen zum vierten Semester, was dem japanischen ersten oder Beginn des Semesters jeweils entspricht. Man kommt also an in einer ziemlich coolen Zeit, wenn gerade das Hanami die Blütenschau der Kirschen zu bewundern ist. Und wir freuen uns. Genau. Ja. Nächstes Jahr geht es ja für uns auch. Ja, dann geben wir einfach noch so ein paar allgemeine Informationen von unserer Seite, was zum Beispiel Japanologie für uns bedeutet oder was das ganz allgemein heißt. Jetzt gibt es so verschiedene Definitionen. Eine wäre zum Beispiel Erforschung und Lehre der Sprache und Kultur Japans mit verschiedenen Schwerpunkten, zum Beispiel auch vormoderne Kultur oder Geschichte, aber auch Kunst oder Politik und Wirtschaft sind da alles möglich. Genau, und diese verschiedenen Themenbereiche haben wir auch schon teilweise abgedeckt. Genau, haben schon viel darüber gelernt. Im ersten Semester hatten wir zum Beispiel eine Geschichtsvorlesung. Und im Moment haben wir ein Seminar über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und über Kulturgeschichte. Und im letzten Semester hatten wir noch Landeskunde. Also haben wir schon einiges über das Land Japan erfahren können, neben der Sprache natürlich. Man darf sich das auch hier nicht so nur ganz theoretisch vorstellen, sondern man kommt auch so, sagen wir mal, praktisch in Berührung. Zum Beispiel kommen aus der Doshisha-Universität auch immer wieder Austauschstudenten zu uns. Und dann gibt es hier immer sowas wie eine, sagen wir mal, Partner- oder Tandemvermittlung. Und dann, wenn man das Glück hat, kommt man mit einem Tandempartner zusammen und kann sich dann mit ihm oder ihr unterhalten über Gott und die Welt, Japan und Deutschland und lernt so neben Japan natürlich auch viel über die eigene Heimat, weil man sich damit auseinandersetzt. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel Kommaregeln nochmal neue für mich entdeckt und ja. Aber nicht nur aus der Doshisha kommen die Tandemstudenten, sondern auch von der Kansai Gaidai oder der Sophia-Universität in Tokio. Und es ist einfach immer hautnah Japan eigentlich dabei, weil man auch super viel mit den Tandem-Partnern immer unternehmen kann. Man kann viel nehmen, aber auch viel geben, worüber sie sich immer wieder freuen. Und ja, es ist ein sehr familiäres Klima denn auch hier. Und was es halt eben auch bringt, für mich persönlich finde ich, also man ist hier, sagen wir in Deutschland mal, was jetzt den Gebrauch des Japanischen angeht, etwas eingeschränkt. Das ist natürlich jetzt die optimale Gelegenheit, sich da zu üben und selbst fortzubilden und weiterzubilden. Genau. Um euch einen kleinen Ausblick zu bieten über unsere nächsten Themen, die folgen werden. Auf dem Plan steht ein Podcast über das Wadokujiten, also das deutsch-japanische Internet-Wörterbuch, was von keinem Geringeren als Dr. Ulrich Abel entwickelt worden ist, der selbst bei uns im Institut sitzt. Also haben wir Informationen darüber, über die Entwicklung und die Idee direkt aus erster Hand, was natürlich sehr wertvoll ist. Exklusiv. Sehr exklusiv vor allen Dingen, genau. Und noch über weitere informative Dinge wie Cross Asia von der Staatsbibliothek in Berlin. Und lasst euch einfach überraschen und wir hoffen, dass ihr wieder reinschaltet und dass es euch gefällt. Vielleicht kommen eines Tages ja auch mal Anregungen von eurer Seite. Ja, ja, darüber würden wir uns auch sehr freuen. Die könnt ihr natürlich bei Facebook oder bei Twitter oder Tumblr, wo auch immer, äußern. Wir freuen uns auf jeden, der vorbeischneidet. Der mithört, der reinhört. Genau. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt und wir hoffen, dass wir es so interessant wie möglich veranstalten können. Und ja, wie gesagt, Anregungen sind immer willkommen. Wir danken nochmal Herr Vandal als Interviewpartner und verabschieden uns von der Seite. Dankeschön. Bis bald.